Erster Samuel starb und ganz Israel versammelte sich, um ihn zu betrauern. Sie begruben ihn in seinem Haus in Rama und danach zog David in die Wüste Maon. Zweiter in Maon lebte ein sehr reicher Mann, der sein Geschäft in Karmel hatte. Er besaß viele Schafe und Ziegen und war gerade dabei, seine Schafe in Karmel zu scheren. Dritter der Mann hieß Nabal und seine Frau war Abigail. Sie war sehr klug und schön, aber Nabal war ein grober und böser Mann, der zu den Kalebiter gehörte. Vierter, als David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, fünfter schickte er 10 Männer nach Karmel zu Nabal und befahl ihnen, ihn in seinem Namen zu grüßen. Sechster, sie sollten Nabal sagen, wir wünschen dir, deiner Familie und deinem ganzen Besitz alles Gute. Siebter, ich habe gehört, dass du deine Schafe scherst. Deine Hirten waren eine Zeit lang bei uns und wir haben sie nicht schlecht behandelt, noch haben sie etwas verloren, solange sie in Karmel waren. Achter, frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Sei bitte freundlich zu uns, denn wir kommen an einem Festtag. Gib deinen Dienern und deinem Sohn David, was du entbehren kannst. Neunter, als Davids Männer ankamen, überbrachten sie seine Botschaft vollständig und warteten dann auf eine Antwort. Zehnter, Nabal antwortete Davids Dienern, wer ist David? Wer ist der Sohn Isses? Heute gibt es viele Diener, die ihren Herren weglaufen. Elfter, soll ich mein Brot, meinen Wein und das Fleisch, das ich für meine Schafscherer geschlachtet habe, nehmen und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen? Zwölfter, Davids Männer kehrten um, gingen zurück zu David und erzählten ihm genau, was Nabal gesagt hatte. Dreizehnter, David befahl seinen Männern, jeder soll sein Schwert anlegen. Auch David legte sein Schwert an. Dann zogen etwa 400 Männer mit David los, während 200 beim Gepäck blieben. 14. Einer von Nabals Dienern erzählte Abigail, seiner Frau, David hat Boten aus der Wüste geschickt, um unseren Herrn zu grüßen, aber Nabal hat sie sehr schlecht behandelt. 15. Diese Männer waren sehr gut zu uns. Wir wurden nie beleidigt und uns fehlte nichts, als wir mit ihnen auf dem Feld waren. 16. Sie waren wie eine schützende Mauer um uns, Tag und Nacht, als wir unsere Schafe in ihrer Nähe hüteten. 17. Überlege dir deshalb, was du jetzt tun willst, denn Unglück droht unserem Herrn und seinem ganzen Haus. Er ist ein so böser Mann, dass niemand mit ihm reden kann. 18. Abigail handelte schnell und nahm viele Brote, Weinschläuche, zubereitete Schafe, geröstetes Getreide, Rosinen und Feigenkuchen. Sie lud alles auf Esel. 19. Ohne ihrem Mann Nabal etwas zu sagen, befahl sie ihren Dienern, geht voraus, ich folge euch gleich. 20. Während sie auf einem Esel den Berg hinunterritt, kam David plötzlich mit seinen Männern den Berg herunter, so dass sie sich trafen. 21. David hatte gedacht, ich habe sein ganzes Eigentum in der Wüste umsonst beschützt, so dass ihm nichts fehlte. Aber er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. 22. Gott soll mich bestrafen, wenn ich bis zum Morgen auch nur einen einzigen Mann von seinem Haus am Leben lasse. 23. Als Abigail David sah, stieg sie schnell vom Esel und warf sich vor ihm auf den Boden. 24. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte, mein Herr, die Schuld liegt bei mir. Bitte, lass deine Dienerin sprechen und höre auf ihre Worte. 25. Mein Herr, bitte kümmere dich nicht um diesen schlechten Mann Nabal. Denn er ist so, wie sein Name sagt, Nabal, bedeutet Torheit. Ich, deine Dienerin, habe deine Männer, die du geschickt hast, nicht gesehen. 26. Mein Herr, so wahr der Herr lebt und du lebst, der Herr hat dich davon abgehalten, Blut zu vergießen und dich selbst zu rächen. Mögen alle deine Feinde und die, die dir Böses wollen, so enden wie Nabal. 27. Dieses Geschenk, das deine Dienerin dir gebracht hat, gib bitte den Männern, die mit dir unterwegs sind. 28. Vergib deiner Dienerin ihren Fehler, denn der Herr wird deinem Herrn eine bleibende Familie geben. Du kämpfst die Kriege des Herrn, und dein ganzes Leben lang wird man kein Unrecht an dir finden. 29. Wenn jemand dich verfolgt und dich töten will, möge dein Leben sicher beim Herrn, deinem Gott, bewahrt sein. Aber das Leben deiner Feinde möge er wegschleudern wie einen Stein aus einer Schleuder. 30. Wenn der Herr dir Gutes tut, wie er es versprochen hat, und dich zum Anführer über Israel macht, 31. dann wirst du später kein schlechtes Gewissen haben, weil du unschuldiges Blut vergossen und dich selbst gerecht hast. Wenn der Herr dir Gutes tut, dann denk bitte an deine Dienerin. 32. David antwortete Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir geschickt hat. 33. Gelobt sei deine Klugheit und gelobt seist du selbst, die mich heute davon abgehalten hat, Blut zu vergießen und mich selbst zu rächen. 34. Aber so war der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich davon abgehalten hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, hätte Nabal bis zum Morgen keinen einzigen Mann mehr gehabt. 35. David nahm die Geschenke von ihr an und sagte zu ihr, geh in Frieden nach Hause. Ich habe auf dich gehört und deine Bitte erfüllt. 36. Als Abigail nach Hause zu Nabal kam, feierte er ein großes Festmahl wie ein König. Nabal war sehr fröhlich und betrunken, deshalb erzählte sie ihm nichts bis zum nächsten Morgen. 37. Am nächsten Morgen, als Nabal wieder nüchtern war, erzählte ihm seine Frau alles, was passiert war. Da bekam er einen Schock und sein Herz wurde wie ein Stein. 38. Ungefähr 10 Tage später ließ der Herr Nabal sterben. 39. Als David hörte, dass Nabal tot war, sagte er, gelobt sei der Herr. Er hat mich für die Beleidigung durch Nabal gerecht und mich davon abgehalten, selbst Unrecht zu tun. Der Herr hat Nabals Böses auf ihn selbst zurückfallen lassen. Danach schickte David Boten, um Abigail zu bitten, seine Frau zu werden. 40. Als Davids Diener zu Abigail nach Karmel kamen und sie baten, sagten sie, David schickt uns, um dich zu holen, damit du seine Frau wirst. 41. Da stand sie auf, warf sich auf den Boden und sagte, deine Dienerin ist bereit, sogar den Dienern meines Herrn die Füße zu waschen. 42. Abigail stand schnell auf und bestieg ihren Esel, zusammen mit ihren 5 Dienerinnen. So folgte sie Davids Boten und wurde seine Frau. 43. David hatte auch Ahinom aus Jezreel geheiratet, so dass beide Frauen seine Ehefrauen wurden. 44. Saul hatte jedoch seine Tochter Michal, die Davids Frau war, Palti, dem Sohn des Leis aus Galim, gegeben.